Ja, herzlich willkommen zur offiziellen ersten Ausgabe von Bildungsfern. Heute war der erste Tag nach der Schulschließung und zunächst war der Weg dorthin wie immer eigentlich. Ich meine mehr Fahrradfahrer unterwegs gesehen zu haben, die sonst dort nicht unterwegs sind, aber ja, dann bin ich in der Schule angekommen und da war natürlich deutlich weniger los. Die Schüler haben alle gefehlt. Lehrer waren aber schon sehr früh da. Ursprünglich war erst um 8:30 beziehungsweise um 9 das Treffen angesetzt, aber schon um 8 haben sich die ersten dort versammelt. Eine Kollegin hatte sogar auch Geburtstag. Natürlich mit einem etwas anderen Vorzeichen als sonst. Gratulationen sind mit Abstand erfolgt. Und insgesamt war es alles natürlich unter einem anderen Stern, als man das sonst vielleicht so kennt. Es gab jetzt auch keine große Runde, in der die Schulleitung irgendwelche Informationen reinstreut, sondern wir sind gleich in kleinen Gruppen, haben uns direkt in kleineren Abteilungen dann zusammengesetzt und der Schulleiter ist dann rumgegangen und hat auf diese Weise nochmal Informationen verteilt. Soweit man eben da überhaupt im Moment von gesicherten Informationen sprechen kann. Das war nämlich auch so mein Eindruck insgesamt. Heute fühlte sich alles sehr unsicher an. Man weiß jetzt nicht so genau, was soll eigentlich passieren, wie geht es weiter. Kann man jetzt überhaupt etwas planen? Das passt natürlich auch recht gut wahrscheinlich zur realen Situation. Ja, insgesamt gab es dann in der ersten und zweiten Sitzung Überlegungen, wie das Prozedere nun ablaufen soll. Wir haben uns verständigt, Prüfungsklassen, also Klassen, die jetzt vor einer Prüfung stehen, in den Fokus zu nehmen und die schwerpunktmäßig jetzt zu beschulen oder mit Aufgaben zu versorgen, mit ihnen vielleicht auch Videochats oder andere Formen der Aufgabenverteilung und Einsammlung mal durchzuprobieren. Ich glaube, wir sind da in einer ganz guten Situation, weil wir jetzt seit 2 Jahren ungefähr eine Microsoft Teams Installation haben. Nicht besonders gut, weil Teams jetzt das beste Produkt ist, aber der große Vorteil ist, die Schüler kennen das System. Sie haben alle ihre Zugangsdaten. Man kann sie per E-Mail alle erreichen. Es gibt dort Möglichkeiten, eben in kleinen Teams oder Kanälen zu kommunizieren, Dateien hochzuladen und auszutauschen. Das ist schon mal viel wert. Das ist sicherlich nochmal ein Unterschied zu anderen Schulen, die jetzt erstmal so eine Installation aufsetzen, ausprobieren und vielleicht Schüler damit dann auch überfordern, weil sie dieses Produkt nicht kennen. Also da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Aber natürlich ist die Planung immer etwas ganz anderes als dann die Realität, in der man das dann umsetzen kann. Deswegen wurden wir da auch relativ freigestellt, wie wir jetzt den weiteren Unterricht gestalten möchten können. Wir haben den Stundenplan, so er existiert, erstmal beibehalten. Das heißt, wir haben jetzt erstmal Zeiten, die, wenn wir möchten, nutzen können, um direkt in Kontakt mit Schülern zu treten, zum Beispiel durch eine Videokonferenz. Und durch diesen Stundenplan ist erstmal gesichert, dass es da keine Kollisionen gibt unter den Kollegen, dass also jeder da seinen Bereich hat, seinen Zeitslot, den er da nutzen kann. Dann fühlt es sich im Moment so ein bisschen an, wie, sage ich mal, so vom ersten Unterricht, zumindest meine ich mich daran so zu erinnern. Man hat irgendwie so schon so ein Gefühl, wie das ungefähr ablaufen könnte. Dann plant man und überlegt sich und macht sich auch viele Gedanken. Ich befürchte aber, in der Realität sieht es dann wieder ganz anders aus. Also insbesondere diese synchronen Phasen, wo es dann mit Videokonferenz oder Chatsystem irgendwie darum gehen soll, die Schüler direkt einzubinden, stelle ich mir sehr schwierig vor. Auch der Fall der Anwesenheit ist jetzt schwierig zu handeln, denn letztendlich ist ja die Schulpflicht jetzt in NRW erstmal ausgesetzt. Das bedeutet, die Schüler kommen aus eigenem Interesse, was natürlich auch für mich nochmal eine Motivation sein kann, die Inhalte auf das zurechtzustutzen, was die SchülerInnen tatsächlich auch wollen, was ihnen also hilft und nützt, wenn man erstmal davon ausgeht, dass die Prüfungen stattfinden werden. Neben Klassen, die wir den ganzen Tag an der Schule haben, gibt es natürlich auch Berufsschulklassen, Die versuchen wir auch, soweit es denn Prüfungsklassen sind, auf Prüfungen vorzubereiten, haben aber da auch den großen Vorteil, dass sie natürlich jetzt zunächst erstmal auch in den Betrieben gut aufgehoben sind und die Betriebe da sicherlich auch eine große Hilfe sind, ihnen da jetzt erstmal einen Zufluchtsort zu gewähren. Für morgen gibt es nochmal ein erneutes Treffen. Da wird dann noch einmal unser Microsoft Teams ein wenig vorgestellt, insbesondere wahrscheinlich für Kollegen, die dies bisher noch nicht genutzt haben oder zumindest nicht in dieser Form, die vielleicht noch Fragen haben. Da wird es dann kleine Gruppen geben, die in zwei Räumen nach und nach jeweils unterrichtet werden in der Benutzung von Teams. Und ja, ab Mittwoch ist dann die Schule zwar nicht geschlossen, aber Schüler sollen das nicht betreten, das Gebäude. Kollegen dürfen vereinzelt, zumindest Stand heute, betreten. Und ja, was danach kommt, wir werden sehen. Und ja, dann versuche ich, mich morgen nochmal zu melden. Und ja, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und danke für auch nochmal die Kommentare, die ich erhalten habe. Insbesondere hoffe ich, dass die Tonqualität diesmal besser ist, dass weniger Plop-Geräusche drin sind, aber auch da bin ich noch ein wenig am Probieren und am Experimentieren. Ich hoffe, es wird besser, aber trotzdem danke für die Rückmeldung, die ich bisher erhalten habe auf unterschiedlichen Kanälen. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund.